WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic einen schönen guten Abend wünsche ich und sage herzlich willkommen zum Hörspiel am Freitag. Freitag bedeutet ja, gleich ist Krimi angesagt, da ändert sich auch zwischen den Jahren nichts für Sie. Heute begleiten wir Kommissario Brunetti bei seiner Ermittlungsarbeit in Venedig. Sein 21. Fall hat sich entwickelt durch den Fund einer Leiche in einem der vielen Kanäle der Stadt. Ein Mann, den offenbar niemand vermisst. Aber dann gibt es eine kleine Spur und die führt aufs Festland in den Stadtteil Mestre. Schritt für Schritt kommt Brunetti hier einer Fleischmafia auf die Spur, die von skrupelloser Geldgier getrieben ist. Verblutet, bevor er ertrinken konnte. 3 Stiche ins Kreuz, schmale Klinge, keine 2 Zentimeter breit. Und er hat Wasser in der Lunge. Also lebte er noch, als er in den Kanal gelangte. Aber der Täter hat eine Hauptvene erwischt, keine Chance. Tatzeit irgendwann nach Mitternacht. Was ist mit seinem Gesicht passiert? Ich vermute, er ist nach vorn gestürzt, als auf ihn eingestochen wurde. Und dieser merkwürdige Körperbau? Madelung. Kenne ich nur von Abbildungen. Fast immer Männer. Beginnt zwischen 30 und 50. Ich würde sagen, er war Ende 40. Am Ende sehen sie aus wie Fässer. Gibt es das oft? Selten. Wir wissen nur sehr wenig darüber. Manchmal spielt Alkohol oder Drogenkonsum eine Rolle. Aber darauf gibt es hier keinerlei Hinweise. Und sonst noch was? Er wurde über eine raue Oberfläche geschleift. Er trug nur einen Schuh, einen Slipper. Der andere ist vermutlich abgestreift worden. Jemand hat ihn über einen nackten Steinfußboden gezogen. Kein grobkörniges Material in den Wunden. Hatte er Papiere bei sich? Keine Papiere, keinen Ausweis, nichts. Seine Kleidung ist im Labor. Meinst du, dieses Marlung-Syndrom kann mir bei seiner Identifizierung helfen? Madelung. Du könntest eine Anfrage an Spezialkliniken starten. Vielleicht war er in Behandlung. Wäre das denn möglich, dass er nicht in Behandlung war mit so einem Hals? Ich habe eine Kollegin in Padua, die sich mit Madelung auskennen sollte. Ich rufe sie an. Und wenn er nicht aus dem Veneto ist? Hat er helle Augen? Blau. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen. Aber wann? Und wo? Kannst du ein Foto machen? Willst du Leuten diesen Anblick zumuten? Tierische Profite. Nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Ist das die Tatwaffe? Oh. Klinge 20, Griff 10 cm. Laut Ambulanzbericht wurde er im Rio del Malpaga gefunden, gegen 6. Er wurde an Land erstochen und danach ins Wasser geworfen, um Zeit zu gewinnen und zu verschwinden. Oder damit er vom Tatort wegdriftet. Gar nicht so einfach, eine Leiche in einen Kanal zu werfen. Von einem Boot aus. Ja, dann hat man Blutspuren im Boot. Fische bluten auch. Ja, Fischerboote haben Motoren und nach 8 Uhr abends sind Motoren nicht mehr erlaubt. Für Taxis schon. Ja, aber wer nimmt ein Taxi, um eine Leiche ins Wasser zu werfen? Dann eben eine Wassertür am Haus. Solange man keine neugierigen Nachbarn hat. Stiller Kanal, ein Haus ohne Nachbarn. Rizzardi meint, es war nach Mitternacht. Und wo genau wurde er gefunden? Am Ende der Calle Dogolin. Aber fragen Sie vorher. Der kennt sich aus, auch mit den Gezeiten. Ja, na klar. Kann ich mir seine Sachen ansehen? Klar. Ein Hemd, eine Hose, Unterwäsche, ein paar Strümpfe, ein einzelner Schuh, braun. Ein goldener Ehering, Fabrikware, keine Gravur. Eine Uhr mit Stretcharmband aus Metall. Ein paar Münzen und ein Schlüsselbund. Aha. Naja. Gewöhnliche Türschlüssel. Auto. Die Kleidung? Asiatische Massenware. Aber der Schuh ist ein italienisches Fabrikat. Fratelli Moretti. Ziemlich edel. Eigenartige Kombination. Kein Öl, kein Teer. Ein Boot ist immer schmutzig, auch wenn es kein Motor hat. Wir überprüfen die Sachen auf Faserspuren, ob er mit irgendetwas zugedeckt war. Kein Jackett? Nein, nur Hemd und Hose. Eigentlich war es zu kalt, um draußen so rumzulaufen. Er könnte auch bei sich zu Hause getötet worden sein. Aber wer trägt im eigenen Haus die Hausschlüssel in der Tasche? Okay, schicken Sie mir die Angaben zu dem Schuh, bitte. Ja? Okay. Der Tote hat Madelung. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Daran erinnert man sich. Ja, richtig. Halt. Die Protestaktionen gegen die europäischen Milchquoten im vorigen Herbst. Die Autostrada bei Mestre. 2 Tage lang blockiert und keine Information, dass die Autos festsaßen. Wegen der Barrikaden und in Brand gesteckt wurden. Elettra war in Urlaub. Da muss es doch. Signorina Elettra, erinnern Sie sich an die Scherereien voriges Jahr auf der Autostrada mit den Bauern? Ach, wegen der Milchquoten. Was ist damit, Signor? Der Tote heute früh. Er kam mir bekannt vor. Ich habe ihn damals gesehen. Ein Demonstrant? Nein. Sein Auto stand wegen der Blockade im Stau. Dort habe ich ihn gesehen. Bei den Leuten, die nicht weiterfahren konnten. Und an den können Sie sich erinnern? Lesen Sie ja die Tat, dies Bericht, und Sie verstehen warum. Groß, auffällig, massige Schultern und Hals. Bart, dunkles Haar, helle Augen. Wie alt? In den 40ern. Was soll ich für Sie tun, Signor? Die Carabinieri in Mestre anrufen. Und fragen Sie bei Tele Veneto nach. Die waren da, also müssen Sie was haben. Die sollen alles schicken, was sie haben. Und ich sollte jetzt Paterbericht erstatten. Ist er schon identifiziert? Signorina Elettra arbeitet daran, Signore. Warum ersticht ihn jemand und wirft ihn dann ins Wasser? Das muss man erklären, Brunetti. Es darf nicht sein, dass jemand hierher kommt und einfach ermordet wird. Die Presse steht mir auf den Füßen. Also, Brunetti, tun Sie was. Er hat mich gebeten, den Fall zu übernehmen. Gebeten? Oder mussten Sie nachhelfen? Nein. Ich soll Vianello mit ins Boot nehmen. Die Fotos und Videos von der Demonstration sind übrigens schon da. So schnell? Per E-Mail auf Ihrem Computer. Ich habe einen Freund im Gesundheitsamt. Er könnte nachsehen, ob es ein zentrales Register gibt für diese Krankheit. Madelung. Rizzaldi will wegen des Registers seine Kollegin in Padua anrufen. Das kann Tage dauern. Er stand auf der Fahrspur nach Süden, als ich ihn gesehen habe. Könnte also aus dem Friaul gekommen sein. Vielleicht weiß Ihr Freund, ob die auch solche Register führen? Pronto? Können Sie mir einen Gefallen tun, Puccetti? Ich schicke Ihnen ein paar Videos. Ich habe den Mann gefunden, den man heute früh aus dem Kanal geholt hat. Können Sie Standbilder ausdrucken? Kein Problem. Gut, dritter Clip bei 1:10 in der Menge. Dunkler Bart, Schultern und Hals auffällig dick. Kann ich das zu Hause an meinem PC machen, Signore? Diese alte Möhre hier. Ja, tun Sie das. Falls jemand fragt, sagen Sie, ich hätte Sie nach San Marco geschickt, um von der Wache dort Unterlagen zu holen. Und schicken Sie Vianello zu mir. Es gibt zu tun. Zeit für einen Kaffee. Ricciardi sagte, er ist verblutet. Im Wasser? Naja, er hat noch lang genug gelebt, um Wasser zu schlucken, aber nicht lang genug, um zu ertrinken. Ja, wo und wie könnte er sich abgespielt haben? Ohne Zeugen. In einem Haus wäre die Gefahr jedenfalls geringer. Genau. Vorher müsste ausrechnen können, von wo er zum Fundort getrieben ist. Ich gehe jetzt mal essen. Mit Fuhr spreche ich noch. Paola? Ich komme gleich. Ein Schluck Prosecco? Ich finde sowieso, ich habe mir eine Belohnung verdient. Aha. Und wofür? Weil ich mir ständig dummes Zeug anhören muss. Ich weiß gar nicht, warum ich noch mit Studenten arbeite. Ich könnte aufhören. Das Haus gehört uns. Du verdienst genug. Es reicht für uns beide. Ja, und was würdest du tun? Den ganzen Tag im Pyjama auf dem Sofa liegen und amerikanische Lyrik lesen? Tja, wenn du kündigst, kannst du jederzeit als Wachmann anfangen. Aber mich würde doch niemand bitten, Dorothy Parker zu rezitieren. Stimmt's? You might as well live. Chin-chin. Keine Vermisstenmeldung? Weder in der Stadt noch in der weiteren Umgebung. Ich habe auch die übliche Anfrage an die Hotels gestellt, ob irgendwo ein Gast vermisst wird. Auch nichts? Ach, viele Pensionen und Vermieter melden ihre Gäste nicht an. Kaum anzunehmen, dass sie sich an die Behörden wenden, wenn einer ausbleibt. Leute verschwinden nicht einfach. Signore? Ah, Puccetti. Danke, Elettra. Kommen Sie rein. Guten Morgen, Kommissario. Hier, die Fotos. Aha. Ah, das ist er. Der Mann, den ich gesehen habe. Gute Arbeit, Puccetti. Ich habe schon Kopien davon gemacht, Signore. Sehr gut. Lassen Sie sie an die Zeitungen schicken. Vielleicht erkennt ihn ja jemand wieder, ja? Ja. Nein, nein. Das kann... Ich weiß es nicht. Nein, das kann ich nicht sagen. Ja, gut, bis später. Wer? Pater. Was will er? Ärger machen, wie immer. Ob vorher die Tankfüllungen für sein eigenes Boot über das Polizeikonto abrechnet. So ein Blödmann. Lässt sich zum Essen nach Palestrina fahren und auch noch nach Hause zurück und macht sich Sorgen, dass vorher Treibstoff stehlen könnte. Vielleicht hat er ja in Palermo einen Cousin mit Bootsführerschein, aber ohne Job. Der würde dann noch prima hier zurechtkommen. Hm? Ach, komm, lass uns ein bisschen rausgehen. Hat Puccetti dir das schon gezeigt? Hier. Ah, verstehe, was du mit dem Hals meinst. Aber warum meldet ihn niemand als vermisst? Die Leute haben doch Familie. Ja, das Foto kommt morgen in die Zeitung. Und bis dahin? Gehen wir einkaufen. Schuhe. Fratelli Moretti. Das ist der Mann aus Mestre. Aus Mestre? Ja, er war hier. Vor 2 Monaten etwa. Er wollte ganz bestimmte Schuhe, Loafer. Er war schon in unserer Filiale in Mestre, aber die hatten nicht die richtige Größe. Wieso erinnern Sie sich so genau an ihn, Signorina? Naja, er war schon recht merkwürdig. Er war so dick. Obenrum. Am Hals. Wie aufgepumpt. Alles andere war normal. Hatten Sie die Schuhe? Nein, nur in Braun. Aber die wollte er nicht. Hat er wörtlich gesagt, er lebe in Mestre? Also Mestre. Vielleicht hat er ja dort irgendetwas mit Kreditkarte bezahlt. Du kennst die Vorschriften besser als ich. Ich denke, ich werde mich auf Patas Taktik verlegen. Wenn ich etwas tun will, habe ich auch das Recht dazu. Ich rufe die Questura in Mestre an und sage Bezzani Bescheid. Kleiner Dienstweg. Ich schicke ihm das Foto und nachher melden wir uns bei ihm. Er ist Tierarzt. Ein Kollege hat in meiner Schule seines Sohns gesehen, bei einer Veranstaltung. Er hat damals von seiner Tätigkeit als Tierarzt berichtet. Ganz sicher? Absolut. Dottor Andrea Nava. Adresse und Telefonnummer. Hier. Oh, ich hasse das. Sprich du mit ihm. Das ist dein Fall. Pronto? Buonasera, Signora. Bin ich mit dem Anschluss von Dottor Andrea Nava verbunden? Wer spricht da bitte? Kommissario Brunetti von der Polizei in Venedig. Wir versuchen, Dottor Nava ausfindig zu machen, Signora. Er wohnt nicht mehr hier. Darf ich fragen, mit wem ich spreche? Ich bin seine Frau. Worum geht es denn? Ich würde gerne mit Ihnen reden. In 20 Minuten. Wir kommen zu Ihnen, ja? Gut. Danke. Ihr Mann, Signora, wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen oder von ihm gehört? Vor etwas über einer Woche, als er Teodoro zurückgebracht hat. Wir leben getrennt. Er holt ihn jedes zweite Wochenende. Wie lange waren Sie verheiratet? Entschuldigen Sie die Frage. Signori, sagen Sie mir, worum es geht. Also, Signora, vielleicht haben Sie gelesen, dass in Venedig die Leiche eines Mannes gefunden wurde. Wie es aussieht, wurde er ermordet. Nun, wir haben Grund zu der Annahme, dass es sich um Ihren Ehemann handelt. Signora? Entschuldigung. Natürlich, Signora. Darf ich Ihnen ein Glas Wasser bringen? Nein, geht schon. Bitte sagen Sie Theo nichts. Tut mir wirklich leid, dass Sie es auf diese Weise erfahren mussten. So oder so. Man kann es nicht fassen. In der Zeitung stand nichts von Madelung. Seit wann hatte er diese Krankheit? Schwer zu sagen. Es gab einen Verdacht. Andrea aß immer weniger, wurde immer schwerer. Dann wurde die Diagnose bestätigt. Es gibt keine Behandlung. Man wird ein Fass, aber man stirbt nicht daran. Darf ich fragen, warum Sie sich getrennt haben? Meine Affäre. Eine Kollegin von ihm, jünger als er und als ich. Da wollte ich nicht mehr. Und dann ist er gegangen? Ja, am nächsten Tag. Wann war das? Vor 3 Monaten. Und wollten Sie sich scheiden lassen? Ja. Gehen wir mal davon aus, dass Sie nicht die Schuldige sind, Signora. In der Zeitung stand, der Mann Venedig, Andrea, wurde am Montagmorgen gefunden. Ja. Ich war in der Nacht hier. Mit meiner Schwester. Sie hat hier übernachtet. Gut. Gut. War irgendwer Ihrem Mann besonders feindlich gesinnt? Nein. Aber er hatte Schwierigkeiten im Beruf mit seiner Arbeit. Das ist mir aufgefallen. Aber da haben wir schon nicht mehr viel miteinander geredet. Wo arbeitete er? Er hat eine Praxis nicht weit von hier. 2 Tage die Woche war er noch woanders tätig. Auch als Tierarzt? Als Veterinär. Im Schlachthof von Bregantiol. Montag und Mittwoch, nicht weit von hier. Hat er dort diese Frau kennengelernt? Ja. Ich weiß nichts von ihr, es hat mich nicht interessiert. Aber als er da anfing, hat er sich verändert. Die neue Arbeit hat ihm nicht gefallen. Er wurde immer launischer. 2 Jobs, das war sehr anstrengend. Aber er konnte nicht aufhören, weil wir das zusätzliche Geld dringend brauchten. Und wo hat er in den letzten Monaten gewohnt? Sie kommen wegen Dottor Nava? Clara Baroni. Ich bin seine Assistentin. Ich habe 6 Jahre mit ihm gearbeitet. Signora Baroni scheint über Navas Leben gut Bescheid zu wissen. Privat und beruflich. Auch von dem ungeliebten Job, um ihr das Gehalt hier in der Klinik weiterzuzahlen. Er hat das wie im Scherz gesagt. Aber es war ihm ernst. Hat er sonst noch etwas von seiner Arbeit dort erzählt, Signora? Ich nehme an, es war nicht nur die Arbeit, die ihm zu schaffen machte. Sondern? Ich bin seine Assistentin. Der Rest geht mich nichts an. Vor ungefähr 3 Monaten ist er hier oben eingezogen. Könnten wir uns dort einmal umsehen? Sehr spartanisch. Ein paar Anzüge. Mantel. Kinderkleidung. Stofftiere, ein ganzer Berg. Pronto? Naja, Teodoro. Vater und Sohn. Ja. Buch über Vegetarismus. Rinderkrankheiten. Mhm. Aber hat hier jemand aufgeräumt? Ja, ja. Nee, ja, glaube ich nicht. Der war so. Ciao. Das war vorher. Er kann uns nicht abholen. Muss Pata und seine Frau nach Burano fahren. Sicher dringend. Ja, wenn die Polizei in einem Restaurant ermitteln muss. Das ist der Schlachthof, Signore. Gleich da links. Pronto. Der Direktor ist nicht im Haus, Guido. Ich habe seine Assistentin informiert. Danke, Pizzani. Also eine Frau. Hier drin ist es ruhiger. Buongiorno. Ihr Kollege sagte, Sie wollen über Dottor Nava sprechen. Ah, Giulia Borelli. Ich bin Dottor Papettis Assistentin. Ja, ich wüsste gerne, wann er hier angefangen hat. Vor etwa 6 Monaten. Er untersucht die Tiere, ob sie gesund sind. Und weiter? Er nimmt Stichproben und prüft, ob das Fleisch zum Verzehr geeignet ist. Und wenn das nicht der Fall ist? Dann wird es vernichtet. Und wie oft kommt er in der Woche? 2-mal. Montag und Mittwochvormittag. Warum nur an 2 Tagen? Die Bauern liefern am Tag vor der Schlacht und es spart Kosten. Gott sei Dank hat sein Vorgänger sich bereit erklärt, einzuspringen, bis Dr. Nava wieder bei uns ist. Und wer ist das? Signor Meucci. Gabriele Meucci. Hat Dr. Nava hier auch mit anderen zu tun? Ja. Zumindest mit dem Chefschlachter Bianchi. Zu tun hat er also mit uns, mit Bianchi, mit mir und mit dem Direktor. Aber warum diese Fragen, Kommissario? Wir haben Grund zu der Annahme, dass Dr. Nava Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Tot. Da haben wir einmal einen guten Mann und dann das. Könnten wir uns in Ihrem Betrieb einmal umsehen? Das möchten Sie bestimmt nicht. Das will niemand, glauben Sie mir. Wir wollen. Glauben Sie mir. Schmerzensschrei ist immer ein Schmerzensschrei, auch von einem Tier. Oh, Scheiße. Jetzt komm schon, Lorenzo. Pater wartet. Ich rede mit ihm, dann hole ich dich ab und dann gehen wir was trinken. Komm. Ah, Brunetti, kommen Sie rein. Hier, die Zeitung, lesen Sie. Seite 5. Unbekannter im Kanal als Tierarzt identifiziert. Navas Name, Alter, in Mestre. Die Mordkommission schließt einen privaten Racheakt nicht aus. Vendetta privata. Genau das will ich von Ihnen wissen, Kommissario. Wer hat das ins Gespräch gebracht? Seine Frau, seine Verwandten oder sonst wer, der mit dem Reporter gesprochen hatte. Was weiß ich? Möglich. Und? Ich habe mit der Frau gesprochen, die seine Geliebte gewesen ist, im Marcello. Und? Haben Sie was in Erfahrung gebracht? Naja, nicht über die Rolle dieser Frau, wenn sie ihre Finger im Spiel gehabt hat. Das ist nicht viel. Na dann, an die Arbeit. Sie, Dottore, natürlich. Diese Borelli macht mich neugierig. Ob sie wohl gerne dort arbeitet? Ja, Elettra wird das herausfinden. Gehen wir sie fragen. Aber Guido, du kannst sie doch nicht immer stören. Ach, nein, sie stören überhaupt nicht. Ich habe ja den ganzen Tag sonst nichts als Paters Schreibgrab. Ich könnte Sie um ein paar Dinge bitten, Signorina. Giulia Borelli hatte ein Verhältnis mit dem Ermordeten und arbeitet im Schlachthof Pregnazione. Vielleicht können Sie auch über den Direktor dort, Papetti, und den Chefschlachter Bianchi etwas in Erfahrung bringen. Gibt es im Moment viel unangenehme Presse in dieser Sache? Die ist abgelenkt. Die haben jetzt diesen Onkelmord in besseren Kreisen. Ein weit verzweigter Clan. Und jeder erzählt eine andere Version. Unter uns, es war einer aus der Familie. Falls sich doch die Presse meldet, stellen Sie zu Pater durch. Papetti, Anwaltssohn aus Treviso, Studium der Betriebswirtschaft, Steuerberater in der Kanzlei seines Vaters. Seit 4 Jahren Leiter des Marcello. Die Bauern sind der Nährboden der Nation. Bianchi, Fehlanzeige. Borelli. Nur eine kurze Notiz. Diplom in Marketing und Touristik. Anstellung im Marcello. Dafür hat sie ihre Stelle in der Buchhaltung von Technomed aufgegeben. Pharmaunternehmen in Treviso. Ah, 2x Treviso. Aber was heißt das? Bingo? Borelli hat Marketing studiert, Lorenzo. Und jetzt arbeitet sie in einem Schlachthof. Eine Frau, die einen guten Job hatte? Und wenn, dann hat sie den guten Job aufgegeben für etwas Besseres. Besseres Gehalt, Bessere Arbeitszeiten näher an zu Hause. Mehr Urlaub, eigenes Büro, Firmenwagen. Konnte den alten Boss nicht ausstehen. 1000 Gründe, warum sie den Job gewechselt hat. Aber solange wir nicht mehr über sie wissen. Ja, dann werde ich Elettra bitten, mal nachzusehen. Pharmazie und Schlachthof. Das wird dir bestimmt gefallen. Das mache ich natürlich gerne, aber das kann ein wenig dauern, an ihre Personalakte ranzukommen. Die Presse heute hat nichts gebracht. Bis jetzt nicht der geringste Anhaltspunkt. Wir wissen, dass er nach Venedig gekommen ist. Von Madelung abgesehen war er für sein Alter bei guter Gesundheit. Todeszeitpunkt etwa zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens. Sein Vorgänger heißt Meucci, oder? Ja, Gabriele. Hier, Tierarzt. Sein Ambulatorio ist in Castello. Weit weg vom Zentrum. Und weit weg von Briganziol. Morgen früh vor seiner Praxis. Um 9. Wenn du was zum Trinken möchtest, im Wohnzimmer steht schon was zum Knabbern. Den Wein bringe ich gleich. Moregiano, benissimo. Weißt du, was meine Großmutter immer gesagt hat? Besser nichts als etwas, das nicht gut ist. Pinot Grigio? Ich habe eine Gedankenleserin geheiratet. Comedy, Comedy, Comedy, Comedy. Ja, die Praxis öffnet um 9. Dann sehen wir doch mal, ob jemand da ist. Dottore? Dottore? Was wollen Sie? Wir möchten Sie sprechen. Was wollen Sie? Das muss ein Irrtum sein. Ich habe alles getan, was Sie verlangen. Wir sehen vielleicht nicht so aus, aber wir sind von der Polizei. Was? Ja, wir möchten Sie wegen Dottor Nava sprechen. Da kann ich Ihnen nicht helfen, Signori. Den kenne ich nicht. Ihr Nachfolger? Mussten Sie ihm denn nichts erklären? Über den Marcello, über die Arbeitsabläufe, wo, mit wem, womit und wann? Nein, das haben der Direktor und seine Leute getan. Da war ich nicht zuständig. Verstehe. Wofür genau waren Sie denn zuständig? Warum wollen Sie das wissen? Damit wir uns von Dottor Navas Arbeit ein Bild machen können. Haben Sie eine richterliche Anordnung? Dottore, wozu? Wenn ich Sie nach einem Kollegen frage... Warum hat er sich dumm gestellt? Beide Tierärzte von hier, die müssen sich begegnet sein. Auf Fortbildung, was weiß ich. Und Nava muss Fragen zu dem Job gehabt haben. Für wie blöd hält er uns? Pronto? Signorina Elettra, sagen Sie, könnten Sie Ihren Freund Giorgio wohl für einen Tierarzt namens Gabriele Meucci interessieren? Giorgio? Den wollte ich sowieso anrufen, da kann ich ihn gleich fragen. Ah, zu liebenswürdig. Danke. Woher kennst du den? Ich kenne ihn nicht. Elettra kennt ihn. Wer weiß, vielleicht ist sie es selber. Hey, vor! Kommissario, ich habe die Gezeitentabelle, Signore. Endlich, und? In der Nacht war Nipptide, also nur geringer Gezeitenunterschied. Gezeitenwechsel war um 3.20 Uhr. Gefunden hat man ihn um 6. Wenn er also etwa 6 Stunden im Wasser gelegen hat, dürfte er nicht weit von der Stelle wieder gelandet sein, wo man ihn reingeworfen hat. Falls er nicht irgendwo hängen geblieben ist. Sonst ist er keine 100 Meter vom Fundort ins Wasser gekommen. 100 Meter? Wie viele Wassertüren gibt es wohl auf dieser Strecke? Sie haben doch eine Freundin vorher, oder? Eine Verlobte, Signore, sie. Ah, gut. Und ein eigenes Motorboot? Ja, Signore, ein Sandolo. Gut. Ich möchte, dass Sie beide den Rio de Malpaga abfahren und Fotos von allen Wassertüren dort machen. Und dann gehen Sie zu Fuß auf beiden Seiten des Rio an den Häusern entlang, notieren die Nummern der Häuser mit Wassertüren und geben die Liste Signorina Elettra. Sie. Ja, und zwar so bald wie möglich. Sie bekommen heute Nachmittag auch frei. Vor. Sagen Sie in der Questura, Sie haben einen Sonderauftrag. Und vergessen Sie nicht, den Sprit abzurechnen. Nein, nein. Wir besprechen morgen alles, Vianello. Und dann fangen wir noch einmal von vorne an. Um 10 habe ich ein Seminar, danach Konferenz mit der Berufungskommission. Musst du dahin? was ist mit dem Mittagessen? Och, wie leicht Sie zu durchschauen sind, Kommissario. Ciao. Ciao. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. Sie sollten sich das hier ansehen. Giulia Borelli. Mhm. Das Foto stammt aus ihrem Firmenausweis. Sie war bei Technomed angestellt in der Buchhaltung, ehe sie Dr. Papettis Assistentin wurde. Den nehme ich mir übrigens heute Nachmittag vor. Und was ist das? Technomed interner. Hier eine Mail wegen Unregelmäßigkeiten in der Kontenführung von Signorina Borelli. Dann eine Notiz. Signorina Borelli sei unverzüglich ihrer Pflichten zu entbinden. Und ein Brief von der Personalabteilung. Ihr Vertrag sei mit sofortiger Wirkung gekündigt. Gerichtlich ist man nicht gegen Sie vorgegangen? Nein, daher weiß ich nicht, was Sie sich hat zu Schulden kommen lassen. Der Jahresumsatz der Firma beträgt 17 Millionen. Da eröffnen sich viele Möglichkeiten. Sonst noch was? Laut ihrem Arbeitsvertrag bei Marcello hat sie einen Firmenwagen, 6 Wochen Urlaub, 40.000 Euro Gehalt und ein sehr großzügiges Spesenkonto. Als Assistentin? Was mag Papetti dann erst verdienen? Erst heute Nachmittag, Kommissario. Ist das Boot bereit? Dann werden Vianello und ich noch einmal mit der Witwe sprechen. Können Sie uns einen Wagen zum Piazzale Roma bestellen in einer halben Stunde? Natürlich, Signore. Vielleicht weiß ich ja doch was, das uns weiterhilft. Wie geht es Ihrem Sohn, Signora? Ich habe ihn zu meiner Schwester gebracht. Aber Sie sind nicht wegen Theo hier. Auch. Aber vor allem haben wir noch einige Fragen zu Ihrem Mann. Sie sagten uns, etwas habe ihn beunruhigt. Hat er etwas angedeutet? Ja, aber ich wollte, dass er sich bei ihr ausweint. Er hat geantwortet, dass sie ihn verfolgt. Der Preis sei zu hoch. Das mache alles kaputt. Ich habe gedacht, er meint sie. Und was anderes könnte er gemeint haben, Signora? Es gab da eine eigenartige Gute-Nacht-Geschichte, die er Theo erzählt hat. Von einem Hund, der Räubern bei Überfällen helfen soll, aber dann die Opfer beschützt. Man darf nicht zulassen, dass Menschen Schlechtes zugefügt wird, auch wenn die Räuber einem drohen. Theo sollte sich das merken. Was hältst du von ihr? Wir fahren zurück, Francesco. Si, Signore. Diese Geschichte, er wollte, dass sie sie hört. Was wollte er ihr damit sagen? Dass er Menschen etwas antun soll, das Unrecht ist und das er nicht tun will. Wie viel wiegt eine Kuh? Na, keine Ahnung. Eine gute Kuh bis zu 700 Kilo. Mein Schwager ist Bauer, Kommissario. Aha. Und wie viel davon lässt sich als Fleisch verkaufen? Genau weiß ich das nicht. Aber schätzungsweise die Hälfte. Überleg mal. Dann war jedes Tier, das er zurückgewiesen hat, ein gewaltiger Verlust. Wie viel bekommt der Bauer für ein Kilo? Mein Schwager rechnet für eine Kuh mit 1500 Euro. Über den Daumen. Immerhin wäre das ein Hinweis auf ein Mordmotiv. Aha. Sie kommen wegen Papetti. Dottor Papetti ist mit der Tochter von Maurizio de Rivera verheiratet. Ach. Sie wissen, wer das ist. Wer weiß das nicht? Der Baron Thyssen für das Bauwesen in Norditalien. Die verzogene Tochter, sein einziges Kind, wie überall zu lesen. Es gab immer wieder Spekulationen über Bauaufträge für öffentliche Großprojekte. Besonders im Süden, wo sein Unternehmen auffällig oft die einzige Offerte macht. Jedenfalls besitzt Papetti fast 2 Millionen Euro in verschiedenen Anlagen. Das Haus ist mindestens ebenso viel wert. Er und seine Frau fahren Luxuswagen und sie machen häufig Urlaub. Könnte der Riveras Geld sein? Die Konten lauten alle auf Papettis Namen und sie befinden sich alle im Ausland. Und Signorina Borelli? Sie hat bei Technomed unter 25.000 im Jahr verdient, aber es ist ihr dennoch gelungen, 2 Wohnungen in Venedig und eine in Mestre zu kaufen. Sie lebt in der in Mestre und vermietet die in Venedig an Touristen. Und Technomed hat es vorgezogen, sie nach ihrem Ausscheiden nicht vor Gericht zu bringen. Sie muss gut über die Firmenkonten Bescheid gewusst haben. Und ihre eigenen Bankkonten? Ich recherchiere noch, Signore. Aber ich habe einen Vermerk gefunden von Papetti, Sie einzustellen, zu Ihren Konditionen. Ganz schön mutig bei dem Schwiegervater. Oder dumm. Gibt es Hinweise darauf, dass Ihre Beziehung zu Papetti sexueller Natur ist? Solche Dinge stehen nicht in den Unterlagen, Signore. Natürlich nicht. Also, machen Sie weiter. Ich möchte mit Papetti reden. Was, du willst nochmal dorthin fahren? Dann gehst du besser allein. Das wirkt nicht so bedrohlich. Dottor Nava hat für Sie gearbeitet. Da können Sie mir sicher helfen. Seine Witwe konnte mir nicht viel sagen. Die beiden lebten seit einigen Monaten getrennt. Ich kannte ihn nur von der Arbeit. Über sein Privatleben haben wir nie gesprochen. Aber dass er verheiratet war, wussten Sie? Naja, ich habe es vermutet. Die meisten Männer in seinem Alter sind verheiratet. Was genau hatte Dottor Nava zu tun? Er war Kontrolleur. Dottor Nava hatte vor allem auf Verstöße gegen EU-Vorschriften zu achten, damit Tiere nicht unnötig leiden oder die Hygienestandards eingehalten werden. Kann es dabei zu Problemen kommen? Naja, zum Beispiel, wenn sich Differenzen ergeben bei der Abrechnung der Tiere. Oder wenn es zu Verzögerungen kommt, was natürlich Kosten verursacht. Mhm. Sehen Sie, unser Ziel ist es, mit den Bauern zusammenzuarbeiten und ihnen einen fairen Preis für die Tiere zu zahlen, die sie gemästet haben. Hätten Sie erfahren, wenn es bei seiner Tätigkeit zu Unregelmäßigkeiten gekommen wäre? Schwer zu sagen, Kommissario. Aber ich glaube kaum. Man hat Ihnen also nichts erzählt von Navas Affäre mit Ihrer Assistentin, Signorina Borelli. Was? Woher? Man hat es Ihnen also erzählt. Wie? Ja, oder haben Sie es von Signorina Borelli selbst erfahren? Wissen Sie, um wen es sich da handelt, Brunetti? Den Schwiegersohn von Maurizio de Rivera. Und Sie glauben, er weiß etwas über einen Mord und verheimlicht Ihnen das? Er wusste von der Affäre zwischen Nava und Borelli. Und wenn er sie für den Job als seine Assistentin empfohlen hat, muss sie etwas gegen ihn in der Hand haben. Daher möchte ich Signorina Borelli hierher bestellen und ihr ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel? Ja, zu einigen Wohnungen, die ihr gehören. Zu Papetti und Nava, über den Schlachthof und zu Dottor Miucci. Wer ist das? Navas Vorgänger. Sie haben die Berichte nicht gelesen. Vice Questore Patta. Steht diese Borelli auf Tierärzte oder was? Das weiß ich nicht, Signore. Ich weiß auch nicht, in welcher Beziehung all diese Leute zueinander stehen, aber es gibt eine Verbindung. Ich muss nur dahinter kommen. Ah, Kommissario. Ich habe mir die Aufzeichnungen der Gesundheitsbehörde in Treviso angesehen. Da bekommt man leichter Zugang. Und? Ich bin 4 Jahre zurückgegangen. Sehen Sie die Kurve? Die gleichmäßigen Schwankungen und den rasanten Anstieg in den letzten Monaten? Aha. Was immer das bedeutet. Ungefähr zu der Zeit, als Nava im Marcello angefangen hat, ist sie nach oben geschnellt und weiter angestiegen. Bis zum Monat vor seinem Tod. Es handelt sich dabei um die Tiere, die für die Schlachtung ungeeignet waren. Ah, was dasselbe bedeutet wie zum menschlichen Verzehr ungeeignet. Er war ein guter Wachhund. Sein Vorgänger nicht. Und Signorina Borelli? Eine Liste ihrer Immobilien und eine Übersicht über ihre Kapitalanlagen und Bankkonten. Gleich mehrere. Wie ich sie kenne, haben sie noch mehr in petto, Elettra. Meucci. Er hat in den letzten 2 Tagen 3-mal Signorina Borellis Handy angerufen. Außerdem ist er gar kein Tierarzt. Was? Er hat zwar in Padua studiert, aber keinen Abschluss. Wie sind Sie an die Stelle im Marcello gekommen, Signor Meucci? Die Stelle wurde ausgeschrieben. Ich habe mich beworben. Dass Sie kein Examen haben, war kein Hindernis? Wie war das möglich? Sie haben nicht das Recht, mir diese Frage zu stellen. Stimmt. Sie sind freiwillig hier, um uns bei den Ermittlungen zu unterstützen, aber Sie können jederzeit gehen. Und dann? Dann informieren wir die Polizei in Mestre, die Gesundheitsbehörde und die Guardia di Finanza. Amtsanmaßung, Urkundenfälschung, betrügerische Geldeinnahmen. Naja, auf die Argumente Ihres Anwalts beim Prozess bin ich gespannt. Prozess? Natürlich. Man wird sie verhaften und ihre Praxis schließen. Aber die haben es alle gewusst. Ihre Kunden? Aber warum hätten sie ihnen dann ihre Tiere bringen sollen? Nein, die Leute in Marcello. Die haben es gewusst. Das ist es ja gerade. Soll ich das Aufnahmegerät wieder anstellen? Und Ihre Gegenleistung? Ich lasse Sie in Ihrer Privatpraxis in Ruhe und Sie arbeiten nie wieder in einem Schlachthof. Signor Meucci, Sie haben soeben erzählt, man habe Sie im Marcello in Preganziol ohne Approbation als Tierarzt beschäftigt. Trifft das zu? Sagen wir so, ich musste keine Zulassung vorweisen. Aha. Wer hat das gesagt? Signorina Borelli. Ist das nicht Papettis Assistentin? Ja. Mir lag aber daran, dass Sie es wissen. Ich wollte sicher sein, dass man mir nicht nachträglich einen Strick daraus dreht. Und? Hat jemand versucht, diese Information gegen Sie zu verwenden? Gleich in meiner ersten Woche brachte ein Bauer aus Treviso ein paar Kühe, zwei davon mehr tot als lebendig. Ich habe dem Chefschlachter Bianchi gesagt, diese beiden Kühe müssen notgeschlachtet werden. Und? Bianchi ging Signorina Borelli holen. Sie sagte, die sind genauso tauglich wie ihre Zulassung, Signor Meucci. Da war mir klar, dass ich in der Falle sitze. Und was haben Sie mit den Kühen gemacht? Was wohl? Ich habe sie für gesund erklärt. Verstehe. Zum menschlichen Verzehr geeignet. Und dann? Habe ich nur noch getan, was mir gesagt wurde. Und wer hat Ihnen was gesagt? Bianchi. Hat mir die Durchschnittsquote angesagt und daran habe ich mich gehalten. Aber so viele waren krank. Keine Ahnung, womit man die vollpumpt, aber die Folgen sind entsetzlich. Bianchi hat es Ihnen gesagt. Aber wer hat es Bianchi gesagt? Borelli. 3%. Manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger. Pronto? Die Adressen der Häuser am Kanal, Signore. Foa hat mir die Liste gegeben. Ah, gut. Bringen Sie mir die rauf, Puccetti, ja? Signorina Borelli. Wie hat sie die Immobilien bezahlt? Sicher nicht von ihrem Gehalt. Sie verdient an den kranken Tieren im Schlachthof. Dann also Foas Liste, die Häuser mit Wassertüren am Rio de Malpaga. Aber das tatsächlich. Signorina Borelli. Eine Wohnung an dem Kanal, in dem man den Toten gefunden hat, sagen Sie. Vielleicht sollte sich tatsächlich die Spurensicherung das Haus einmal ansehen. Rizzardis Bericht. Ein verlorener Schuh, Löcher in Navas Oberhemd, Baumwollfasern in seinen Wunden, also war er bekleidet. Also kein Streit zwischen Liebenden, jedenfalls nicht im Bett. Der Einstichwinkel verläuft so, dass die Person hinter ihm kleiner gewesen sein muss als er. Signorina Borelli? Sie waren also am fraglichen Abend mit einer Nachbarin im Kino und haben dann allein zu Abend gegessen. Hat an diesem Abend jemand angerufen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Gut. Gut, Sie sind Dr. Papettis Assistentin. Wer legt fest, was für ein Kilo einer bestimmten Fleischsorte zu zahlen ist? Der Markt. Der Markt und die Jahreszeit und die jeweils vorhandene Angebotsmenge. Und die Qualität? Ob ein Tier gesund ist und geschlachtet werden kann? Der Tierarzt. Was geschieht, wenn er ein Tier aussondert, das nicht gesund genug ist? Das muss geschlachtet und vernichtet werden. Verbrannt. Was kostet das? Um die 400 Euro, das kommt auf das Gewicht an. Ja, die Bauern möchten freilich nur gesunde Tiere in den Schlachthof bringen. Dr. Nava war der zuständige Tierarzt. In welcher Beziehung haben Sie zu ihm gestanden? Wir waren Kollegen. Mehr nicht. Naja, wir hatten ein paar Mal Sex, aber das war nichts Ernstes. Wie lange ging das? Angefangen hat es kurz, nachdem er ins Schlachthaus gekommen ist und aufgehört hat es vor ungefähr 3 Monaten. Warum? Er sprach plötzlich von einer gemeinsamen Zukunft. Was wollte er? Keine Ahnung, ich habe Schluss gemacht. Ich hatte keine Lust, mir sein Gejammer anzuhören, dass er Schuldgefühle hat. Oder Sie. Wie? Kaum hatte Dr. Nava die Stelle angetreten, ist die Zahl der ungeeigneten Tiere sprunghaft angestiegen, bis auf das Vierfache und mehr. Haben Sie davon gewusst? Schon, aber ich weiß bis heute nicht den Grund dafür. Das sollten Sie Bianchi fragen. Was für ein Verhältnis haben Sie zu Dottor Babette? Verhältnis? Er hat Sie als seine Assistentin eingestellt, nachdem Sie Ihren früheren Job aufgeben mussten. Er ist mein Chef. Wir arbeiten zusammen. Das ist alles. Sie hatten also kein Verhältnis mit ihm, so wie mit Dottor Nava. Glauben Sie, irgendeine Frau findet den attraktiv? Und außerdem, wenn er eine andere Frau auch nur ansieht, dann lässt ihm der Schwiegerpapa doch noch am selben Tag Arme und Beine brechen. Sie hatten also keine Affäre? Nein. Er hat mal versucht, mich zu küssen, aber eher würde ich mit einem der Schlachter ins Bett gehen. Von wem bekommt Signorina Borelli ihre Anweisungen? Das ging mich nichts an. Ich war Gott froh, als ich ins Krankenhaus gekommen bin und die sich einen anderen suchen mussten. Diabetes. Da hat man Nava eingestellt. Aber vorige Woche rief sie an und sagte, Nava sei verschwunden. Ich müsste einspringen, bis sie Ersatz hätten. Sie wollte, dass es bei den 3% bleibt. Mir blieb ja wohl keine Wahl, oder? Sie hat auch mit anderen Schlachthöfen zu tun? Ja, 5 oder 6. 2 hier in der Nähe und 4 in der Provinz. Gehören alle Papettis Schwiegervater. Wie wäre Papetti sonst an so einen Job gekommen? Warum hat sie sich mit Nava abgegeben? Warum wohl? Er sollte die Tiere freigeben. Das hat nicht funktioniert. Bei Nava nicht. Sie hat sich aufgeregt. Er tut nicht, was sie von ihm verlangt. Also hat sie ihm gedroht, es seiner Frau zu erzählen. Aber er wollte es trotzdem nicht. Nicht zu fassen. Warum wollte Signorina Borelli, dass Sie die kranken Tiere für gesund erklären? Sie und Papetti bekommen einen Anteil, um die 25%. Ich finde alles in allem ein fairer Preis. Wenn die Tiere ausgesondert werden, verlieren die Besitzer alles und müssen auch noch für Notschlachtung und Beseitigung blechen. Dottor Torinese, es geht darum, einige Dinge zu klären. Und Ihr Klient, Dottor Papetti, kann mir dabei behilflich sein. Kommissario Brunetti... Es wäre besser, wenn wir direkt miteinander sprechen. Sie haben natürlich das Recht, sich gegebenenfalls einzuschalten. Es geht darum, herauszufinden, inwieweit Ihr Klient an der Ermordung Dottor Navas beteiligt war. Wir wissen inzwischen, was im Marcello vor sich gegangen ist. Und da wir von Mord reden, ist jeglicher Versuch einer Vertuschung der näheren Umstände ein juristischer Straftatbestand. Übrigens auch seitens der Mitarbeiter, insbesondere Signor Bianchi. Als erstes, Dottor Papetti, möchte ich Sie bitten, mir zu sagen, wo Sie am Abend des 7. waren. Das war die Nacht von Sonntag auf Montag. Mein Klient war zu Hause, bei Frau und Kindern. Ich nehme an, Sie können das beweisen. Selbstverständlich können wir Ihre Aussage durch einen Abgleich Ihrer Handydaten überprüfen. Ich habe niemanden angerufen. Ja, auch ob Sie Anrufe erhalten haben, Dottor Papetti. Der Chip in Ihrem Handy hinterlässt übrigens Signale, aus denen sich auch rekonstruieren lässt, wo Sie sich aufgehalten haben. Kann sein, dass ich mal aus dem Haus musste. Ach, vielleicht zufällig nach Venedig? Alessandro? Ich war in Venedig zum Essen verabredet. Das können Sie nachprüfen. Anschließend habe ich noch einen Spaziergang gemacht, allein. An diesem Abend war mir danach. Gegen Mitternacht hat Julia mich angerufen. Ich soll zum neuen Doc bei San Basilio kommen, mehr wollte sie nicht sagen. Also bin ich hingegangen. Ich muss tun, was sie will. Warum? Hatten Sie eine Affäre mit ihr? Großer Gott, nein. Ich habe einmal versucht, sie zu küssen. Das war alles? Ja. Aber es hat gereicht. Gereicht? Wofür? Mein Schwiegervater würde mich umbringen, wenn er davon wüsste. Sie war schon da, als ich kam, und sie führte mich zu einem Haus. Ich weiß nicht wo, ich bin kein Venezianer. Unten war eine Art Eingangshalle mit Fenstern, ein paar Treppenstufen nach unten. Auf den Stufen sah ich die Füße eines Mannes aus dem Wasser ragen. Füße und Beine, aber sein Kopf war im Wasser. Nava? Ich habe ihn nicht richtig gesehen, aber ich hab's gedacht, ja. Warum dachten Sie, es müsse Nava sein? Wer denn sonst? Sie wollte ihn in den Kanal werfen, bekam aber die Wassertür nicht auf. Der Riegel war eingerostet. Sie hatte versucht, ihn mit dem Absatz seines Schuhs loszuklopfen, aber das ging nicht. Da hat sie mich angerufen. Ich musste ins Wasser steigen, um an die Tür ranzukommen. Dann habe ich den Riegel aufgezogen. Und dann? haben wir ihn ins Wasser geschoben. Dann habe ich die Tür wieder zugemacht und verriegelt. Und Signorina Borelli? Hat mich nach Hause geschickt. Nach Hause geschickt? Haben Sie Signorina Borelli seither gesehen? Ja, im Marcello. Haben Sie noch einmal davon gesprochen? Nein. Warum? Avocato, wollen Sie vielleicht für eine Weile allein sein? Nein, ich habe im Moment meinem Klienten nichts zu sagen. Sie hatte diese Affäre mit Dr. Navarre angefangen, kurz nachdem er seine Stelle angetreten hatte. Sie hat angefangen? Warum? Er sollte mehr Tiere zur Schlachtung freigeben. Es ging um Geld, um viel Geld. Obwohl die Tiere krank waren? Was ist für Sie beide dabei herausgesprungen? 25%. Krank? Augenblick mal, was für Krankheiten haben die Tiere denn aufgewiesen? Die üblichen. Die üblichen? Was heißt das? TB, Verdauungsstörung, Krebs, Viren, Würmer. Praktisch alle Krankheiten, die Tiere haben können. Manche sahen aus, als hätten sie kontaminiertes Futter bekommen. Und was ist dann mit den Tieren geschehen? Sie wurden verwertet. Als Fleisch. Ein einträgliches Geschäft. Dr. Nava hat sich darauf nicht eingelassen. Nein. Ich wollte ihn rausschmeißen. Aber Giulia, also Signorina Borelli, wollte erst noch versuchen, ihn unter Druck zu setzen. Und dann? Er hatte es seiner Frau schon gestanden und die hat ihn rausgeworfen. Mussten Sie beide nicht befürchten, dass Nava die Machenschaften ausplaudern könnte? Ich brauchte mir keine Sorgen zu machen. Ja, Ihr Schwiegervater hat Verbindungen, ich weiß. Hat Signorina Borelli einer möglichen Prüfung auch so entspannt entgegengesehen? Nein. Der Verlust hat sie wütend gemacht. Solange Nava da war, hat sie jeden Monat mehr Geld verloren. Je nachdem, wie viele Tiere geliefert wurden, sie wollte ihn überzeugen, einen Teil der Inspektion Bianchi zu überlassen. Dieser Bianchi wusste, was da vor sich ging. Ja. Drei Wohnungen und mehrere Bankkonten. Anderswo sicher noch mehr Geld. Sie wird nicht das Risiko eingehen, das alles zu verlieren. Sie wird versuchen, Papetti in den Mord hineinzuziehen. Aber beim Mord wird sein Schwiegervater die besten Anwälte engagieren. Gut. Sie werden gleich das Protokoll unterschreiben und Ihr Anwalt ebenfalls, als Zeuge. Aber wenn Sie lügen, werfe ich Sie auf der Stelle Ihrem Schwiegervater zum Fraß vor. Und wenn Sie behauptet, wir hatten eine Affäre? Es liegt eine Aussage vor über die Vorgänge im Schlachthof und auch, dass Signorina Borelli keinerlei sexuelles Interesse an Ihnen hat. Sie können also ganz beruhigt sein. Entschuldigung. Ja? Kommissario. Ah, Borghese. Ja, in der Wohnung war nichts, aber an der Wassertür im Eingangsbereich gab es Blutspuren. Und im Algenbewuchs an der Stufe ins Wasser haben wir Schürfspuren entdeckt, die von den Füßen eines Toten stammen könnten. Ich habe mir Dr. Navas Schuhe aus der Asservatenkammer besorgt. Falls sich Lederreste finden, werde ich die abgleichen. Zurzeit sehen wir uns den Kanal näher an. Ein Taucher sucht den Umkreis ab. Sehr gut, Borghese. Danke. Wir haben am Fuß der Treppe ein Handy gefunden, Kommissario. Es muss ihm aus der Tasche gefallen sein, als er ins Wasser gerutscht ist. Ist es seins? Vermutlich. Wir checken die Karte. Funktioniert es noch? Nein, aber die Daten sind bei seinem Anbieter gespeichert. Auch alle anderen Anrufe. Reicht das? Ja, das reicht. Danke. Signorina Elektra, Ihr Freund von der Telekom, ich habe da wieder mal eine sehr spezielle Bitte. Könnte der auch ein paar Verbindungsdaten recherchieren? Vielleicht von dieser Handynummer hier? Giorgio, sicher, Kommissario. Ganz sicher. Ich wollte ihn ohnehin gerade anrufen. Tierische Profite nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz. Es sprachen Guido Brunetti, Hans-Jochen Wagner, Vianello, Oliver Stukowski, Elettra, Claudia Hübecker, Borelli, Katrin Striebeck, Papetti, Kai Hufnagel, Patta, Udo Schenk, Paola Brunetti, Tatjana Klasing, Navas Witwe, Kerstin Thielemann. In weiteren Rollen Wolf Aniol, Thomas Huber, Tom Jacobs, Bernd Reese und viele andere. Technische Realisation Ilse Siewecke und Mechthild Austermann. Regieassistenz Christina Huch. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Ursula Schregel.